alles scheiße. Ah, fuck. Bin ich denn stehen geblieben in diesem Dreckstext? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. In der heutigen Episode lesen wir endlich weiter in der Geschichte 1999. Und ich freue mich schon ganz besonders drauf, denn ich möchte sie heute abschließen. Es ist noch ein bisschen was zu lesen, ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, aber ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Ende. In der Vorbereitung habe ich es schon gelesen und mich interessiert sehr, was ihr davon haltet. Dann reden wir nicht lange rum, sondern starten gleich mit der Geschichte. Du bist nicht von hier, oder? Warum bist du überhaupt hergekommen? Ich muss zugeben, dass mich diese Frage ein wenig aus dem Konzept brachte. Aber ich dachte, es könnte ja nicht schaden, mein Vorhaben zu erklären, nur damit es keine Missverständnisse mit den Anwohnern gab. Also erzählte ich den Jungs von meinen Erfahrungen mit dem Mann von Killden Local 21. Und dass ich gekommen war, um mit der Geschichte abschließen zu können, obwohl ich selber nicht sicher war, ob das stimmte. Die Kids schienen vom Sender gehört zu haben, nach der Art zu urteilen, wie sie sich gegenseitig ansahen, als ich ihn erwähnte. Sie schienen zu verstehen und erklärten mir den Weg zu dem Gully, in dem der Typ angeblich lebte. Daraufhin beschloss ich zurückzugehen, wie ich gekommen war, und überließ den Jungs ihre Festung. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich alle Details über das, was sie mir erzählt haben, weggelassen habe. Aber hier gibt es eine kleine Zusammenfassung. Erstens. Der Gully liegt weiter hinter der Festung, in der Richtung, in der ich unterwegs war. Zweitens. Er endete an einem kleinen Fluss, wo das Wasser abläuft. Dort in der Nähe ist ein kleiner Spielplatz. Kaum jemand benutzt den, haben sie gesagt. Drittens. Der Kerl lebt angeblich in dem großen Rohr, aus dem das Regenwasser abläuft. Leute haben ihn öfter gesehen, allerdings immer nur mit seiner Bärenmaske oder dem ganzen Kostüm. Aber ich glaube nicht, dass das wahr ist. Nur ein Mythos, den die Anwohner von Killden erzählen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Warum hat niemand die Polizei verständigt? Ist er denn niemanden verdächtig vorgekommen? Eine ganze Menge offener Fragen, die diese Geschichte unwahrscheinlich erscheinen lassen. Viertens. Vielleicht sehe ich mir das Rohr mal an. Nicht, weil ich an diese Geschichte glaube, sondern damit ich noch einen Grund habe, nochmals nach Killden zu fahren. Damit dieser Block nicht einschläft. Ohne weitere Bänder, die ich mir ansehen kann, weiß ich nämlich langsam nicht mehr wirklich, worüber ich hier noch schreiben soll. Danke, dass ihr mich in diesem Block unterstützt. Ich weiß, dass viele von euch auf neue Infos brennen, was damals passiert ist, und ich werde mein Bestes tun, um weitere Nachforschungen anzustellen. Elliot Ende. Update 4.10.2012. Wow, 5 Monate sind seit dem letzten Update vergangen. Bestimmt habt ihr alle geglaubt, ich bin tot, oder? Naja, zum Glück nicht. Aber mal im Ernst. Ich war die letzten Monate ziemlich beschäftigt. Und ein Blog über Ereignisse, die mich als Kind beinahe in Lebensgefahr gebracht hätten, war einfach nicht weit oben auf meiner Liste. Im Moment wohne ich in Waterloo, Ontario, und studiere Informatik an der University of Waterloo. Ja, ich bin ein Nerd. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das Studium nicht gerade ein Kinderspiel ist. Deshalb habe ich diesen Blog fast vergessen. Aber wie ihr seht, jetzt bin ich wieder da. Ich habe tatsächlich den Gully gesucht, den mir die Kids in Killden beschrieben hatten. Er endete auf einer Lichtung zwischen den Waldgebieten in der Nähe eines Sumpfes. Unglücklicherweise habe ich dort nichts gefunden, außer eine Schildkröte, die sich in ihr Haus zurückzog, als sie mich bemerkte. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die ich hier auch hochladen werde. Aber ich kann euch gleich sagen, es war kein Gully, wie die Jungs gesagt hatten. Vielmehr war es ein einfaches, großes Abflussrohr. durch das vermutlich das Wasser aus dem Sumpf ablief. Als ich nach Hause zurückkam, habe ich das Hochladen meiner Entdeckungen dann immer wieder aufgeschoben, bis ich es schließlich ganz vergessen hatte. Es kam mir einfach nicht mehr so wichtig vor. Tut mir leid, euch zu enttäuschen. Aber vor kurzem wurde mein Interesse an dem Fall wieder geweckt. Am 10. September bekam ich eine E-Mail von folgender Adresse: returnthebee@hotmail.com. Lustig, oder? Aber es wird noch besser. Ich kopiere euch die E-Mail hier rein, die mir dieser Typ geschickt hat. Lieber Elliot, mein lieber, lieber Junge. Ich hab dich ja so sehr vermisst. Wie groß du nur geworden bist. Aber deine leuchtenden Augen sind noch dieselben. Diese Augen, die nach Abenteuern suchen. Ach, die Vorstellung wärmt mein altes Bärenherz. An diesem Tag, als du mich besuchen kamst, war ich so glücklich, dass ich am liebsten Erdbeeren pflücken gegangen wäre. Er hat mir gesagt, du würdest kommen. Oh ja, er hat mir gesagt, dass du kommen würdest. Bald ist es soweit. Bald wirst du nicht mehr einsam sein. Es tut mir so leid, dass ich nicht Hallo sagen konnte, als du mich besucht hast. Beide Male. Aber keine Sorge. Du wirst mit den anderen Kindern spielen können. Ich werde meinen Keller noch viel gemütlicher machen als zuvor. 100 flauschige Umarmungen, Mr. Bear. Natürlich ist diese Mail ein Fake. Aber trotzdem möchte ich demjenigen danken, der sie mir geschrieben hat. Denn ich fand sie zuerst so gruselig, dass ich wieder mit neuem Interesse an die Sache herangehe. Ich glaube, es macht mir einfach Spaß, diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen, mit denen ich mich früher nie beschäftigt habe. Mein Mitbewohner kennt die Geschichte auch. Und er meinte sogar, dass die Mail echt ist. Er schien sogar mehr Angst zu haben als ich selbst. Aber als ich die Sache abtat, entspannte er sich auch wieder. Ich meine, wie kann das denn echt sein? Wie sollte Mr. Bear wissen, dass ich an diesem Tag nach Kelden gefahren bin? Oder dass ich mich noch immer für den Keller interessiere? Ganz zu schweigen von meiner E-Mail-Adresse. Ich werde eine Antwort an Return the Bee schreiben. Wow, allein der Name sollte mir wohl schon Angst einjagen. Hat zwar nicht funktioniert, aber ich danke demjenigen dafür, mein Interesse wieder geweckt zu haben. Vielleicht kann ich mehr darüber in Erfahrung bringen, was mit Mr. Bear passiert ist. Denn auch wenn ich die Mail nicht für echt halte, ein Teil von mir ist noch immer etwas nervös. Danke an alle, die meinen Blog verfolgen und sogar richtige Fans geworden sind. Auch wegen euch mache ich weiter. Danke, Leute. Update 10.11.2013. Wow. Ich kann gar nicht glauben, dass dieser Blog noch nicht gelöscht wurde, weil ich so lange nichts gepostet habe. Ich habe Gründe dafür, auf die möchte ich aber jetzt nicht eingehen. Es war ein ziemlich traumatisches Jahr für mich. Diejenigen von euch hatten recht, die mir geraten haben, nicht in den Geheimnissen meiner Kindheit zu wühlen. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Mein letzter Eintrag ist über ein Jahr her und es ist viel passiert. Also lass mich kurz zusammenfassen, wo wir mit der ganzen Mr. Bear-Geschichte stehen. returnthebee@hotmail.com ist nicht mehr aktiv. Ich habe versucht zu antworten, aber es kam nichts zurück. Im März habe ich es nochmal versucht, aber immer noch nichts. Ich bin wegen der Uni nach Ottawa gezogen, die Hauptstadt Kanadas für diejenigen von euch, die das nicht wussten, und war schon länger nicht mehr in Caledon oder der Peel-Region. Ihr könnt euch denken, dass ich meine Gründe dafür habe. Ich musste mir eine neue E-Mail-Adresse zulegen, während der ganzen Scherz-E-Mails von Leuten, die behaupten, Mr. Bear zu sein. Vielen Dank, Leute. Nicht. Warum bin ich wieder zu diesem Blog zurückgekommen? Mitchell Wilson, der Polizistenkumpel meines Vaters, hat mich am 23. Oktober angerufen und mir erzählt, dass ein weiteres Videoband in der Stadtbücherei von Brampton aufgetaucht ist, Brampton ist meine Heimatstadt. Er sagte, er dürfte mit mir nicht über den Inhalt sprechen, da es noch als Beweisstück untersucht wurde. Aber er meinte, ich solle kommen und es mir ansehen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das Band hat mein Interesse wieder geweckt, wegen all dem, was ich schon auf den letzten Bändern gesehen habe. Was auf diesen ist, kann ich mir nur vorstellen, aber es muss mit Caledon Local 21 zu tun haben. Ich wollte wohl einfach nur sagen, dass ich diesen Blog weiterführen werde und allen danke, die ihn immer noch verfolgen. Ich weiß nicht, wann mein nächster Eintrag sein wird, aber wenn ich dieses Band gesehen habe, werde ich schreiben, was ich gefunden habe. Ich weiß noch nicht, was ich erwarten kann, aber in jedem Fall hat es wieder meine Aufmerksamkeit auf den Fall gelenkt. Elliot. Update 16.01.2014. Das letzte Jahr hat sich ziemlich hingezogen. Die Uni hat mir die üblichen, schlaflosen Nächte beschert, seit ich umgezogen bin. Aber jetzt bin ich wieder zurück in meiner Heimatstadt Brampton. Ich bin am 18. Dezember angekommen, habe meine Freunde und Familie besucht. Besser gesagt, hätte ich gerne. Aber von festlicher Stimmung keine Spur. Um auf die hunderten E-Mails und Kommentare zu antworten. Ja, ich habe das Video gesehen, das mir Mitchell Wilson versprochen hat. Aber mit diesen Dingern ist es ein regelrechter Fluch. Auf der einen Seite will ich mehr erfahren. Auf der anderen will ich einfach alles vergessen. Ich konnte nicht anders. Ich musste es mir ansehen. Nicht nur meinetwillen, sondern auch für all diejenigen von euch, die ebenso fasziniert sind von dem ominösen Mann im Bärenkostüm aus meiner Vergangenheit. Aber nachdem ich das Video gesehen habe, spüre ich wieder dieses überwältigende Grauen, in dem Wissen, dass alle Kinder aus diesem Videos tot sind und dass ich einer von ihnen hätte sein können und dass die Menschheit voller dunkler Abgründe steckt. Wenn ihr diesen Absatz nicht übersprungen habt, um gleich zu den interessanten Details weiter unten zu kommen, danke, dass ihr euch mein wirres Gerede anhört. Am Freitag, den 1. Dezember, fragte mich Mitchell, ob ich Zeit hätte, vorbeizukommen. Es war gerade wenig los auf dem Revier, wegen eines Schneesturms. Also sagte er, ich könne jederzeit vorbeikommen. Das Band war auf dem Revier, das nicht sehr weit von meinem Haus entfernt war. Also kämpfte ich mich durch rutschige Straßen und diese miesen Autofahrer in Brampton und machte mich auf zur Peel Regional Police Station im Stadtzentrum. Ich traf Wilson am Eingang und er führte mich in den zweiten Stock, in ein kleines Büro. Er bat mich, Platz zu nehmen, während er die Bänder holte. Bevor er das Büro verließ, drehte er sich kurz um zu mir und meinte, »Ich weiß, dass du neugierig bist, aber bist du dir sicher, dass du das hier machen willst?« Natürlich war ich das. Zumindest dachte ich es zu diesem Zeitpunkt. Außerdem hatte Wilson einige seiner Beziehungen spielen lassen, um das möglich zu machen. Und die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Dieses Revier hatte 4 Bänder. 3 davon durfte ich ansehen. Das letzte jedoch war angeblich zu stark beschädigt, um es mit dem Videorekorder abzuspielen. Malen mit der Seele. Episode 3. Wie man ein Zimmer schmutzig macht. Diese Serie hatte ich beinahe vergessen, weil ich nie eine Folge davon im Fernsehen gesehen habe. Nur die eine auf dem Revier in Caledon. Die Episode begann damit, dass die Kamera durch ein leeres Zimmer schwenkte. An der Wand gegenüber der Tür war ein Fenster. Man sah, dass es draußen hell war. Der Kameramann ging zu dem Fenster hinüber und man konnte eine kleine Lichtung vor dem dichten Waldrand erkennen, circa 4,5 Meter vom Fenster entfernt. Die Kamera schwenkte wieder zurück zur Tür, bevor man eine Stimme hörte. Heute zeige ich euch, wie man ein Zimmer ordentlich schmutzig macht. Ich erkannte die Stimme des Kameramanns wieder, leise und schüchtern. Dieses Mal mit einem ausgeprägten Stottern. Dann wurde es seltsam. Die Kamera schwenkte auf den Boden und zeigte einen metallenen Besenstiel, den der Mann aufhob. Die Hand gehörte einem hellhäutigen Mann, weshalb man deutlich erkennen konnte, dass frisches Blut daran war. Er erklärte, um einen Raum schön schmutzig zu bekommen, müsse man gewisse Opfer bringen. Damit fing er an, mit dem Besenstiel auf die weiß verputzte Zimmerdecke einzuschlagen. Bald war ein ziemlich großes Loch im Putz zu sehen. Darunter konnte man die Holzbalken des Daches erkennen. Der Boden war jetzt voller Schutt und Staub. Die größeren Brocken zertrat der Mann unter seinen Füßen. Er ging zurück Richtung Tür, damit die Kamera das ganze Durcheinander einfangen konnte, das er gerade angerichtet hatte. Und jetzt? Ist das Zimmer ganz... Die Episode war zu Ende, bevor er den Satz beenden konnte. Wilson warnte mich, dass die nächsten zwei Bänder viel verstörender waren. Ich bestand darauf, weiterzuschauen, obwohl eine leise Stimme in meinem Hinterkopf mich warnte, es nicht zu tun. Bubi, Episode 30. Kinder des Lichts. Bubi war eine der Serien, die ich auch als Kind angeschaut habe. Diese Episode hatte ich noch nie gesehen. Ich wünschte, das könnte ich immer noch behaupten. Zuerst fing sie genauso an wie alle anderen Bubi-Folgen, an die ich mich erinnern kann. Die Hand eines Erwachsenen, Bubi, schaukelte vor und zurück. Nach ein paar Sekunden drehte er sich zur Kamera und sagte, »Lieder sind am schönsten, wenn sie von Kindern gesungen werden.« Dann verschwand die Hand unter dem Tisch und aus dem Blickfeld. Nach einigen Sekunden plötzlich ein Cut. Und wir waren draußen, vor einem Lagerfeuer, in einer kleinen Grube. Es war Nacht und wir schienen uns auf einer kleinen Waldlichtung zu befinden, obwohl das schwer zu sagen war, wegen der schlechten Videoqualität. Die Kamera zoomte an das Lagerfeuer, das ziemlich gut brannte. Plötzlich und ohne Warnung sah man eine Hand, die von zwei größeren Händen ins Feuer gehalten wurde. Die Hand war klein, vermutlich die eines Kindes, und wurde von den Händen eines Erwachsenen an Ort und Stelle gehalten. Anfangs gab es keinen Ton, bis man plötzlich ein Lied im Hintergrund hörte, das ich aus meiner Kindheit kannte. Wir haben es in der Kirche und in der Schule gesungen. Ich ging auf eine katholische Grundschule. Wenn ihr das Lied nicht kennt, sucht auf YouTube nach Children of the Light. Das Lied spielte, während die kleine Hand in die orange-roten Flammen gehalten wurde. Es erklang immer weiter, wie die Hand versuchte, sich aus dem festen Griff zu befreien. Immer weiter. Das Fleisch rot wurde und Blasen warf. Immer weiter. Als dunkler Rauch aufzusteigen begann. Es dauerte noch ein paar Minuten, bis die Hand vollkommen schwarz war. Bis auf ein paar Stellen, an denen man noch weiße Knochen unter dem verkohlten Fleisch sah. Scheiße. Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Die Hand hing jetzt schlaff herab und rührte sich nicht mehr. Die Episode war zu Ende. Mr. Bears Keller, Episode 30. Mr. Bear ist für mich immer noch besonders verstörend. Besonders nach dem, was mir als Kind passiert ist. Diese Episode spielte draußen. Scheinbar in der Abenddämmerung. Was es zusammen mit der schlechten Qualität schwierig machte, etwas zu erkennen. Ein Markenzeichen für Killed in Local 21. Es begann damit, dass Mr. Bear die Kamera in den Tatzen hielt und auf sich selbst gerichtet hatte. Die Bärenmaske sah im schwindenden Licht viel finsterer aus als sonst. Die unverkennbar gedämpfte Stimme sagte, »Hallo, Kinder. Heute werde ich etwas ganz Besonderes für meine Freunde tun. Ich schicke sie in ein weit entferntes Land, wo sie ganz bestimmt glücklich sein werden.« Mr. Bear drehte die Kamera um und man sah einen Geländewagen mit Anhänger. Was sofort auffiel, waren die sieben Kinder, die reglos nebeneinander auf dem Anhänger lagen. »Das ist die erste Ladung. Aber mehr kommen schon bald.« Mr. Bear drehte sich um und richtete die Kamera auf eine große Plane auf dem Boden. Er hob die Plane an und enthüllte damit eine große Grube, mindestens 3,5 Meter tief und 4,5 Meter im Durchmesser. Der Rest der Folge zeigte, wie Mr. Bear jedes Kind nahm und in die Grube fallen ließ. Ich fragte Wilson, ob sie tot seien, woraufhin er den Kopf schüttelte und sagte, »Noch nicht.« Bald waren alle Kinder in dem Loch. Manche lagen in verdrehten Positionen, so wie sie gelandet waren. Aber alle waren noch nicht bei Bewusstsein. »Das Vitamin C wird den Kindern bestimmt helfen auf ihrer Reise«, sagte Mr. Bear, während er die Kamera auf mehrere Kanister Benzin richtete, die neben einem Busch standen. Die Kamera zoomte auf die Kanister, während Mr. Bear summte, und die Episode war zu Ende. Wilson erklärte, dass dies 7 der 16 Opfer seien, die man völlig verkohlt gefunden hatte. Mit dem Benzin hatte der Mann im Mr. Bear-Kostüm sie angezündet. Eine Grube voller brennender Kinder. Wer zur Hölle würde so etwas tun? Wieder überkam mich dieses entsetzliche Grauen, als ich daran dachte, dass ich eines dieser Kinder hätte sein können. Wilson erzählte weiter, dass er gelogen hatte, dass das 4. Band auf dem Revier in Brumalia sehr wohl intakt war und Aufnahmen der Verbrennung enthielt. Jedoch meinte er, dass ich den verstörenden grafischen Inhalten nicht gewachsen war. Und wisst ihr was? Vielleicht hatte er recht. Ich will es auch gar nicht sehen. Für jetzt habe ich erstmal genug. Ich brauche Zeit, um mich zu sammeln. Die Sache ist immer noch die. Der Mann hinter Caledon Local 21 ist immer noch da draußen. Mehr kommt bald. Elliot. Inri. Es war einmal ein Junge namens Elliot. Elliot war ein kluger Junge, der gerne mit seinen Freunden spielte. Eines Tages sah er eine schöne Fernsehserie über einen Bären und die Kinder, die seine Freunde waren. Die Kinder halfen einander, so gut wie das Kinder machen, und sie hatten den Bären so lieb. Und der Bär hatte die Kinder auch lieb, weil sie ihm und dem gefallenen Engel so toll halfen. Die Kinder und der Bär wollten für immer zusammen spielen, mit Hilfe ihres Freundes Bubi. Aber der gefallene Engel brauchte ihre Hilfe. Also mussten die Kinder das größte Opfer bringen, weil es das ist, was Freunde tun, Elliot. Sie helfen einander. Hilf uns, Elliot. Brenne mit uns, Elliot. Komm zurück in meinen Keller. Ganz liebes, bitte, bitte. Mr. B. Jesus Nazarianus Rex Judaeum. Update 14.04.2015. Ich wollte mehr updaten. Wirklich. Aber verschiedene Ereignisse haben mich von der ganzen Caledon Local 21-Geschichte weggebracht. Seit dem letzten Mal habe ich hunderte E-Mails bezüglich meines Blogs bekommen. Ich hatte sogar Kontakt mit einer Zeitschrift, die sich für meine Geschichte interessierte. Aber ich schulde euch eine Erklärung. Also, wo war ich ein ganzes Jahr lang? Ich kann nur sagen, dass die Geschichte der Büchse der Pandora wahr ist. Und ich habe sie geöffnet. Und zwar letzten Juni, als ich mir das 4. Band angesehen habe. Eine zweite Angelegenheit, über die ich mit euch sprechen möchte, sind die ganzen Scherz- und Fake-E-Mails, die ich von Leuten bekommen habe, die sich als Mr. Bear ausgegeben haben. Aber lasst mich mit dem Videoband anfangen, das mich so traumatisiert hat, dass ich meine Recherchen vorübergehend aufgegeben hatte. Nachdem ich mich ein paar Wochen ruhig gehalten habe, beschloss ich, Mitchell Wilson zu fragen, ob ich das berüchtigte 4. Band ansehen durfte. Keine Ahnung warum. Irgendwie dachte ich, dass es mir helfen würde, mit allem abzuschließen. Natürlich war Wilson nicht begeistert, aber ich ließ nicht locker. Also bot er mir an, dass ich das Video ansehen durfte, sobald ich 20 war, wenn ich mich dann immer noch dafür interessierte. Da mir nichts anderes übrig blieb, spielte ich mit. und wartete. Und als ich im Juni 20 wurde, war ich definitiv noch interessiert. Ich rief Wilson an und er gab zu, er hatte gehofft, dass ich es mittlerweile vergessen hätte. Doch ich akzeptierte kein Nein. »Du musst dir das wirklich nicht ansehen«, meinte er. Doch das musste ich sehr wohl. Und so ließ er mich an einem Montagnachmittag auf die Polizeistation Bramalia kommen. Ich hatte alle Saw-Filme gesehen und Aufnahmen aus einem Schlachthaus im Ethikunterricht. Also dachte ich, ich würde locker damit klarkommen. Wie optimistisch ich doch war. Mr. Bears Keller, Episode 31. Als Wilson das Band aus dem Raum für Beweismittel holte, warf mir der Beamte, der dort Aufsicht hatte, einen Blick zu, als wollte er sagen, »Was tust du da?« Wilson erklärte, dass dieses Video die letzte bekannte Folge von Mr. Bears Keller war. Richtigerweise nahm ich an, dass ich hier das Schicksal all dieser Kinder sehen würde, und das bekannte Grauen machte sich in mir breit. Die Episode begann im Wald, denselben, den ich schon aus den anderen Videos kannte. Es dauerte etwas, bis ich das erkannte, denn es war Nacht und die Äste und Blätter der Bäume bildeten schemenhafte Gestalten in der Dunkelheit. Von rechts fiel ein schwacher Schein über die Aufnahme. Scheinbar gab es keinen Ton. Es schien windig zu sein, doch man hörte die üblichen Geräusche der Bäume nicht. Langsam schwenkte die Kamera in Richtung des schwachen Lichts. Man sah Rauch von der großen Grube aufsteigen und die Flammen, die daraus emporschlugen. Wilson stoppte hier und fragte, »Bist du dir wirklich sicher, dass du das sehen möchtest?« Ich bejahte, obwohl eine Stimme in meinem Kopf versuchte, mich davon abzuhalten. Das Video spielte weiter. Der Kameramann schwenkte weiter nach rechts auf die Feuergrube. Es war das Loch aus der vorherigen Episode, doch jetzt waren Formen darin zu erkennen. Ich sah, wie sie sich bewegten, zuckten und schlugen. Manche lagen nur regungslos da. Ich wusste ganz genau, was diese Formen waren. Die Kamera fokussierte und ich sah verbranntes Fleisch. Rot, schwarz, verschwommene und surreal wirkende Bewegungen und Farben. Ich wünschte, ich könnte vergessen, was ich gesehen habe. Aber so eine Szene geht einem nie wieder aus dem Kopf. Das war kein Horrorfilm. Das hier war real. Menschen, Kinder, die auf grausame Weise umgebracht wurden. Ein Schicksal, das unter anderen Umständen auch mich hätte treffen können. Plötzlich ein Schnitt und es war Morgendämmerung. Die Kamera stand jetzt weiter weg von der Grube. Die Flammen waren heruntergebrannt, aber es stieg immer noch Rauch auf. Auf dem Boden lag eine Gestalt, die ich sofort erkannte. Das Mr. Bear-Kostüm. Leer sah es genauso unheimlich aus. Der Anzug lag mit ausgebreiteten Armen da. Der Kameramann ging darauf zu und umrundete ihn wie ein wertvolles Relikt. Über dem Kopf lag ein Schild, auf dem stand in großen, roten Buchstaben Inri. Der Kameramann zoomte auf den Kopf des Kostüms. Dann war die Episode endlich zu Ende. Ich war sprachlos. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Es gab einen Haufen schrecklicher Dinge im Internet, aber so etwas hatte ich noch nie gesehen. Wilson fragte mich, ob ich in Ordnung sei, und ich brachte ein schwaches »Ja« heraus. Ich versicherte ihm, dass es mir gut ging und dass ich jetzt besser mit allem abschließen könnte. Er schien nicht allzu überzeugt zu sein, aber er beließ es dabei. Doch er behielt recht. Ich hatte noch wochenlang Albträume. Ich gab auf. Ich wollte nichts mehr von alledem wissen. Ein kranker Mistkerl hatte Kinder bei lebendigem Leib verbrannt, nachdem er sie über einen gefakten Kinderkanal angelockt hatte. Ich hätte eines dieser Opfer sein können. Und doch war ich hier. Ich schätze, ich sollte dankbar sein, aber ich fühle mich einfach nur schuldig. War es einfach reines Glück? 10 Monate später bin ich wieder da, um noch etwas anderes anzusprechen. Mein E-Mail-Postfach wurde von Nachrichten geradezu überflutet. Manche fragten nach mehr Details. Andere fragten, ob ich die Videos hochladen könne. Und einige behaupteten, Mr. Bear zu sein. Erstens, ich kann die Videos nicht hochladen, weil sie a. Beweismittel sind und sich in dem Besitz der Polizei befinden und b. ich keine Ahnung habe, wie man Videokassetten auf den Computer bekommt. Und an die Leute, die sich als Mr. Bear ausgeben. Ihr kriegt mich nicht dran. Wenn ein Dutzend Leute behaupten, ein und dieselbe Person zu sein, funktioniert das nicht. Ich habe sogar einen Caledon Local 21 YouTube-Kanal gesehen. Nett, aber eben nicht echt. Was wirklich nervt, ist, dass sich tatsächlich jemand in meinen Account gehackt hat, um dieses bescheuerte Gedicht über mich auf meinem Blog zu posten. Ich lasse den letzten Eintrag stehen, damit ihr es sehen könnt. Ich habe mich mit dem Admin in Verbindung gesetzt und er hat mir gesagt, dass der Post an Halloween hochgeladen wurde. Gruselig. Von der Adresse paintwithb@aol.com, was wohl auch eine Fake-Adresse ist. Ich bin über Episode 31 hinweg, auch wenn die Bilder noch einige Zeit in meinem Kopf bleiben werden. Als letzten Versuch werde ich mich nochmal mit Mitchell Wilson in Verbindung setzen und hoffentlich an die restlichen Videos kommen. Ich melde mich, sobald es etwas Neues gibt. Ich bin mir nicht sicher, dass es nicht wieder ein Jahr dauern wird. Danke an alle, die das hier noch lesen. Elliot. Update, 21.06.2015. Hallo Leute. Wieder einmal Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte das Glück, einen gut bezahlten Vollzeitjob für den Sommer zu finden, also war ich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Aber ich habe auch Zeit gehabt, Mitchell Wilson zu kontaktieren, und er hat mir erlaubt, mehr von den Videos anzusehen. Er hat mich in die Polizeistation auf Her Ontario Street gebeten, wo ein Band ist, das in Mr. Bears Haus gefunden wurde. Wilson hat mir nicht gesagt, wie viele Bänder sie dort hatten. Gesehen habe ich nur dieses eine. Es waren zwei Episoden drauf. Malen mit der Seele. Episode 2. Wie man Bären sammelt. Malen mit der Seele war nie besonders für mich, weil ich es selbst eben nie im Fernsehen gesehen habe und die Folgen auch nicht sehr viel Sinn machten. Es fing mit der gewohnt schlechten Qualität an, in einer kleinen Seitenstraße. Der Kameramann ging die Gasse zwischen den heruntergekommenen Gebäuden auf der einen und den rostigen Metallzaun auf der anderen Seite entlang. »Hallo, ihr Maler! Heute zeige ich euch, wie man frische Waldbeeren findet.« Ich erkannte die Stimme aus den anderen Episoden wieder, unsicher und irgendwie ängstlich. Er ging zu einer Matratze, die gegen eine Hauswand gelehnt war. »Das ist das Haus, in dem die Eichhörnchen Sachen verstecken.« Er streckte eine zitternde Hand aus, die scheinbar blutverschmiert war. Durch die schlechte Bildqualität wirkten die Farben unwirklich intensiv. Die Hand griff nach der Matratze und drückte sie zu Boden. Dahinter kam ein Plastikbehälter zum Vorschein. Die Kamera zoomte auf den Behälter und man sah, dass er mit kleinen roten Beeren gefüllt war. »Und hier haben wir die Beeren!« Er stellte die Kamera auf den Boden und nahm eine Handvoll Beeren und aß sie scheinbar. »Mumm, schmeckt das gut«, sagte er. Plötzlich hörte man von weiter weg einen lauten Schrei, woraufhin der Mann die Kamera aufhob und anfing zu rennen. Kurz darauf war die Episode zu Ende. Bubi, Episode 39, Pinata-Party. Ich wurde vorher gewarnt, dass diese Episode verstörende Szenen enthielt. Doch nach der letzten Folge von Mr. Bears Keller dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Ich hatte schon länger keine Folge von Bubi gesehen, also war ich gespannt, was auf mich zukam. Ich wünschte, ich wäre nicht so neugierig gewesen. Die Episode fing relativ normal an. Bubi und sein namenloser Freund unterhielten sich darüber, dass sie eine Party für ihre Freunde planen wollten. Bubi schlug eine Piñata als Partyspiel vor. Sein Freund stimmte zu und fing an, merkwürdige Bewegungen mit seinen Fingern zu machen. Plötzlich wechselte die Szene in einen schwach beleuchteten Raum. Es sah aus wie eine Vorratskammer. Was mir als erstes ins Auge fiel, war der Mann, der an einem Stuhl gefesselt war. Sein Körper hing regungslos zusammengesunken auf einer Seite. Als sich ein zweiter Mann dem Stuhl von hinten näherte, fing er an, an den Fesseln zu zerren. Man hörte erstickte Schreie. Der zweite Mann trug dunkle Kleidung und einen Kapuzenpulli, der sein Gesicht verdeckte. Er zog einen metallenen Baseballschläger hervor und hielt ihn über den Kopf des Gefesselten. Er holte aus und landete einen harten Schlag. Das Geräusch war dumpf. Man hörte, dass er gut getroffen hatte. Der Mann versperrte fast das ganze Bild. Doch ich sah, dass der Mann auf dem Stuhl jetzt nach vorne gebeugt hing. Immer wieder holte der Typ aus und schlug zu. Blut spritzte an die Decke und die Holzverkleidung an den Wänden. Ich war froh, dass der andere Mann die Sicht versperrte. Die Wirkung eines Baseballschlägers auf den Kopf eines Menschen wollte ich nicht wirklich sehen. Kurz darauf war die Episode zu Ende. Das war definitiv verstörend. Ich fragte die Polizisten, ob das Opfer je identifiziert wurde. Und sie antworteten, dass es scheinbar der Vater eines der Kinder war, die von Mr. Bear entführt worden waren. Es sieht so aus, als wäre er zu dem Haus gefahren, um seinen Sohn oder seine Tochter zu retten. Ich fragte nicht nach dem Namen. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Außerdem fiel mir auf, dass diese Episode, kurz vor der »Mit Scheren spielt man nicht« Folge entstanden ist. Wenn die anderen Bubi-Episoden auch so sind, will ich keine mehr sehen. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich mir noch anschauen werde. Ich habe das Gefühl, das führt zu nichts. Und wenn ich um Hilfe bitte, bekomme ich nur blöde E-Mails von Leuten, die behaupten, Mr. Bear zu sein. Diese Adresse paintwithb@aol.com ist offensichtlich ein Fake. Und als ich geschrieben habe, derjenige solle sich verpissen, hat er nur mit Inri geantwortet. Dieser Scheiß muss wirklich aufhören. Aber ich schweife ab. Ich werde weiterhin nach neuen Informationen Ausschau halten. Danke, dass ihr diesen Wahnsinn hier weiterhin lest. Elliot, Ende. So, und an dieser Stelle bricht der Blog ab. Keine neuen Updates, keine neuen Posts. Wir wissen also auch nicht mehr. Trotzdem war es eine ziemlich spannende und unglaubliche Geschichte. Aber ich freue mich sehr, wenn sie dir gefallen hat. Wenn du unseren Podcast magst, dann unterstütz uns doch. Schreib mir eine E-Mail an nachtschatten@mailbox.org. Oder noch besser, hinterlass uns eine Rezension auf iTunes. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, schlaf gut. We are children, children of the light. We are shining in the darkness of the night. Hope for this world, joy through all the land. Touch the heart of everyone, take everybody's hand. Children of the light, we are shining in the darkness of the night. Hope for this world, joy through all the land. Touch the heart of everyone, take everybody's hand. Join the song of all the earth. A dream to share and a Darkness of the night, hope for this world.